Kundgabe 3246. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.9.1944. Gottes Fügung. Helfer in der Not. Erkennet die Führung Gottes und danket und lobet ihn. Denn sein Wille liegt eurem Lebensschicksal zugrunde. Und darum muss alles so kommen, wie es kommt. Und darum ertraget alles mit Geduld. Nehmt alles mit Dank entgegen, sei es Freude oder Leid. Denn beides gereicht euch zum Besten, so ihr es als Schickung Gottes anerkennt und euch seinem Willen fügt. Eine kleine Weile noch müsstet ihr die Leiden der Zeit auf euch nehmen, denn das Ende wird keinen auslassen. Doch stets und ständig hält der Vater seine schützende Hand über seinen Kindern und er lenket alles zum Guten, was auch kommen mag. Niemals ist die Not größer als der Helfer, und seiner Macht ist es wahrlich ein leichtes, das größte Unglück in Glück zu verwandeln und dem Menschen, der in harter Bedrängnis ist, sein irdisches Los zu erleichtern. Doch er muss glauben an ihn und seine Macht, an seine Liebe und sich diese Liebe zu erringen suchen. Er muss nach dem Willen Gottes zu leben sich bemühen, auf das sich nun auch die Liebe Gottes äußert. Und ob die irdische Not auch unüberwindlich erscheint, der feste Glaube und das unerschütterliche Vertrauen auf Gottes Hilfe band sie. Und also hat der Mensch selbst das sicherste Mittel, um jenes abzuwenden, so wie es sich bittend an den Vater im Himmel wendet, der seine Kinder nicht in der Not lässet. Amen.